Deutschlandfunk Soundcheck. Country, Punk und Rock'n'Roll, Neil Young, Teil 2. Und wir fangen an mit noch einem Song dieser Doppel-LP. World aus dem Jahr 1991 mit Crazy Horse und Ralph Molina und Billy Talbot und Frank Sampedro. Und das ist eigentlich das eindringlichste Stück auf dieser Doppel-LP gewesen. Und eines der eindringlichsten Stücke überhaupt, die Neil Young gemacht hat. Ein traurig schönes Sinnbild über die Zerstörung des paradiesischen Lebensgefühls und das Ende einer hochentwickelten lateinamerikanischen Kultur, das er mit einem hohen Grad an innerer Spannung konstruierte. Und dann ist klar, welcher Song gemeint ist. Curtis the Killer. Thank you.

Cowgirl in the Sand, Neil Young, live noch einmal von der Live-CD Road Rockers im Jahr 2000. Wir gehen zwei Jahre zurück ins Jahr 1988. Da hatte er eine Band, die hieß Blue Notes. Ich weiß gar nicht mehr, wer bei dieser Band dabei gewesen ist. Das ist auch nicht so wichtig. Das Wichtigere ist, dass er einen Hit mal wieder hatte. Zumindest hier in der Bundesrepublik ist das Lied sehr bekannt gewesen und soweit ich mich erinnere, ist ja auch schon einige Jahre her, in den USA auch. Es ging um Folgendes. Michael Jackson, Tina Turner und wie sie alle hießen, haben Werbung gemacht für Coca-Cola, man kann es ja nennen, und Pepsi-Cola und wie diese Firmen alle heißen. Und ihn, Neil Young, muss das sehr, sehr aufgeregt haben und hat sich hingesetzt und hat einen Song geschrieben mit der Aussage, ich mache das nicht mehr mit oder ich mache das erst gar nicht mit. Ich verkaufe meine Seele nicht an irgendeinen Getränke oder Hamburger oder was auch immer für einen Konzern. Und die LP oder die CD und der Song, die hießen dann halt eben This Note's for You. For you. This Note's for You in einer Live-Version. Nicht für Miller singt er da, nicht für Bud und für Politiker schon gar nicht. Gesungen für Politiker hat er nicht, aber er hat doch die Wahlkampftrommel gerührt und hat sich für einen Politiker, für einen US-amerikanischen Präsidenten, für den Falschen, nämlich relativ klar ausgesprochen, mehrere Male und immer wieder sehr dramatisch. Das ist Ronald Reagan gewesen. Und er hatte nichts gegen Reagans Großmacht- und Geldpolitik, ganz im Gegenteil, sondern hat dessen Ansichten und dessen Vorgehen im Land unterstützt. Jahre später hat er sich dann vorsichtig davon distanziert, Neil Young. Ein weiterer Song und der heißt Throw Your Hatred Down. Our Throw Your Hatred Down, Neil Young. Er hat kuriose Sachen gemacht. 1982 etwa Trance, ein Elektro-Funk-Versuch. Dann 1983 Everybody's Rockin', eine Hommage an den Rockabilly der 50er, eine merkwürdige, eine chaotische Hommage. Dann 1995 hat er Grunge gemacht, Mirrorball, diese CD mit Pearl Jam. Und naja, und Country, im Titel dieser Sendung taucht Country auf. Country hat er auch immer wieder gemacht. Und er hat sogar 1985 eine ganze Country-LP produziert. Old Ways hieß die, wurde von der Kritik als manieriertes Country-Album aufgenommen und hat irritiert. Und manche meinten sogar, sie hätte reaktionäre Obertöne. Das ist bei dieser Musik manchmal einfach mit dabei. Da gibt es einen Song und den hören wir gleich. Das ist ein Duett mit Waylon Jennings, der im letzten Jahr verstorben ist. Und dieser Song von Neil Young und Waylon Jennings von dieser LP Old Ways, dieser Country LP, der heißt Bound for Glory. Was a girl hitchhiking with the dog. Fireflies buzzing round her head like candles in the fog. He was 3 miles down the road trying to stay up, but he knew that he couldn't. She was looking for a ride through the night, but out there, who wouldn't? They were bound for glory, bound for living on the edge. They were bound for each other like two comets heading for a bed. She had a new way of living, new way of looking at life. He had an 84 International and 2 kids he left back home with his wife. Was tired of writing letters to himself and living in the dark. She was open to suggestions, and some say she had a broken heart. He had everything he wanted till it all turned out to be a job. One fallen asleep trucker and a girl hitchhiking with a dog. They were bound for glory, bound for living on the edge. They were bound for each other like two comets heading for a bed. She had a new way of living, new way of looking at life. He had an 84 International and 2 kids he left back home with his wife. Thank you. sun came climbing up the cab. By the time it hit the window, they were waking up from what little sleep they had. When that heat hit the blankets, they were looking for love at second sight. Just staring in each other's eyes, finding it in the morning light. They were bound for glory, bound for living on the edge. They were bound for each other like two blankets laying on. She had a new way of living, new way of looking at life. He had an 84 International and two kids he left back home with his wife. Neil Young und Waylon Jennings, Bound for Glory. Schöner Song, hoppelt vor sich hin. Country ist tolle Musik. Kommen wir noch mal zum Schluss der Sendung auf den Hamburger Konzertmitschnitt zurück, aufgenommen in der Großen Freiheit vor einigen Jahren. Neil Young solo, denn wie gesagt, das noch mal, er kommt auf Tournee, Neil Young, und er wird solo spielen. Er wird seine Konzerte in der Bundesrepublik solo geben. Wann geht's los? Ich glaube nächste Woche, allerspätestens übernächste Woche. Die Karten, das nochmal, sind sehr, sehr teuer. Sie kosten 60, 70 Euro das Stück. Das ist eine ganze Menge Geld für einen einzigen Menschen, der alleine auf der Bühne steht. Aber er hat das ja nicht zum ersten Mal gemacht. Es gibt da diese CD von ihm, die bei MTV aufgenommen worden ist, also Unplugged, das haben viele andere auch gemacht. Und dann, dann, wer weiß, was ihn getrieben hat, solo unterwegs zu sein, statt mit Band. Er hat ja eine neue Platte gemacht im letzten Jahr mit Booker T und The MGs. Ich meine, okay, mit denen auf Tournee zu gehen, das wäre ein bisschen merkwürdig gewesen. Die hätte er nicht bezahlen können, aber wie auch immer. Hören wir einen Song von diesem Mitschnitt, ein sehr bekanntes Lied, Hey Hey My My. Das war der falsche Song, was kann passieren. Also jetzt Neil Young, Hey Hey My My. Einen Augenblick dauert es noch. Die Technik spielt manchmal nicht mit, das kann passieren, aber jetzt ist es wohl soweit. Hey Hey My My, Neil Young. Thank you. give you this, but you pay for that. And once you're gone, you can't come back. When you're out of the blue and in the black. Das war der Soundcheck mit Neil Young, Technik Detlef Hupfeld und am Mikrofon war Knut Benzner. Tschüss und gute Nacht. Deutschlandfunk.